Bitişen. Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Ibrahim Usta ist mein Name und ich bin heute zuständiger Arzt für Sie und ich möchte mit Ihnen über Ihre Beschwerden sprechen. Aber zuerst brauche ich ein paar persönliche Daten und danach sprechen wir genau über Ihren Beschwerden. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Ja. Wie lautet Ihr Name? Ich heiße Mario Dietrich. Mario Dietrich. Können Sie bitte den Nachnamen buchstabieren? Ja, Dietrich. Ja. Ja. CH. Ja, Dietrich. Ja. Und Herr. mein Vorname ist Mario, ich bin ein Mann, ne? Ja, Herr Dietrich. Genau. Ja, wann sind Sie genau geboren? Am 17.09.83. 17. 17.09.83. 83, ja, okay. Und wie alt sind Sie? Noch bin ich 39. Ich werde im September 40. Ja, 39, okay. Wie viel wiegen Sie zurzeit? So 79 Kilo wiege ich, glaube ich, ja. 69. 79. 70, ja, okay, 79. Und wie groß sind Sie? 1,84 Meter. 84, ja, okay. Und was hört Sie uns, Herr Mario, Herr Dietrich? Ja, wissen Sie, ich habe solchen Husten und ja, ich habe das Gefühl, ich kriege ganz schlecht Luft. Gestern Nacht war das ganz unangenehm und mit einmal habe ich dann so das Gefühl, dass ich kaum noch Luft bekommen kann und es fühlt sich alles ganz eng an und beim Ausatmen brodelt und brummt das ganz laut und ja, ich habe richtig so ein bisschen in der Nacht Erstickungsangst gehabt und jetzt geht's gerade wieder so ein bisschen, aber ich muss immer noch sehr viel husten und ja, man hat mir das schon lange gesagt, dass ich so ein bisschen empfindliche Bronchien habe, dass die sehr schnell reagieren, aber dass ich also so husten muss und so Verstehen. schlecht Luft bekomme, das habe ich noch nie gehabt und das hat mir auch wirklich ein bisschen Angst gemacht. Haben Sie Brustenge bemerkt? Ja. Ich hatte auch das Gefühl, mein Herz klopft ganz tüchtig. Ja, okay. Und seit gestern haben Sie gesagt, haben Sie Husten? Ja, seit gestern. Ja, gestern Abend fing das an und in der Nacht habe ich dann wirklich nicht gut geschlafen. Und jetzt bin ich dann gleich heute Morgen hier zu Ihnen gekommen. Ja, haben Sie die gleichen Beschwerden früher gehabt oder nur seit gestern? Ja, also Husten habe ich eigentlich schon immer. Also, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, ich muss so hüsteln. Aber jetzt, dass das so schlimm ist, dass ich auch das Gefühl habe, wie gesagt, dass ich gar keine Luft mehr bekommen kann, das habe ich noch vorher noch nicht gehabt. Ja, haben Sie Brustschmerz bemerkt? Ja, so ein enge Gefühl habe ich schon gehabt, ja. Ja, und haben Sie Kopfschmerzen? Kopfschmerzen habe ich nicht, nein. Okay. Haben Sie Fieber oder haben Sie das Fieber zu Hause gemessen? Ich habe nicht gemessen, aber fiebrig fühle ich mich eigentlich nicht. Ich hatte vor 2,5 Wochen hatte ich eine richtige Erkältung und dann bleibt der Husten immer noch ein bisschen länger noch. Aber ja, jetzt, dass ich also solche Beschwerden habe ich wirklich noch nicht gehabt. Ja. Haben Sie in der letzten Zeit eine lange Reise gemacht? Nein. Ja, okay. Haben Sie Nachschweiß? Eigentlich würde ich sagen, nee, habe ich, nee, ist mir nicht aufgefallen. In der Zeit, als ich da diese Erkältung hatte, da habe ich nachts mal geschwitzt, aber jetzt in letzter Zeit und regelmäßig nicht. Ja. Ist Ist Ihnen übel? Nein, übel, übel, ich, ist mehr so ein Angstgefühl eigentlich. Angstgefühl. Ja, okay. Müssen Sie sie nicht übergeben? Übergeben muss ich mich nicht, nein. Ja, okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit Stuhlgang? Ja, ich habe so ein bisschen, neige ich zu Verstopfung. Da muss ich dann mal so ein bisschen vorsichtig essen, dass ich dann, was weiß ich, Leinsamen oder irgendwie sowas nehme, aber normal Okay. komme ich da klar. Ist Ihnen ein bisschen schwindelig? Nee, schwindelig ist mir auch, glaube ich, heute Nacht nicht gewesen. Okay. Sie haben gesagt, sehr schwer Luft bekommen. Ja. Sind die schwer Luft bekommen verbunden mit Brustenge oder Brustschmerzen oder nur Nein, eigentlich nur mit so einem Halsschmerzen? nicht so schmerzhaft, es ist mehr so dieses enge Gefühl. Okay. Wie beschreiben Sie den Husten? Ist er trocken oder mit Auswurf? Da ist so ganz zäher Schleim, den kriege ich gar nicht Schleim. raus. Ja, haben Sie das wie sieht der Auswurf aus? Oh, ich meine, das ist so weißliches Zeug. Ja, haben Sie etwas Grünes bemerkt? Nee, nee, nee. Okay. Ist bei Ihnen Allergien bekannt, Herr Dietrich? Ja, also ich darf keine Nüsse essen, ne? Ja, Nüsse. Da kriege ich also so ein ganz rotes Gesicht. Und Kresse kann ich auch nicht vertragen. Also Kresse, ich verstehe Kresse, nicht. das ist so würziges Kraut, was man so frische Samen, die man keimen lässt. Das kann man als Salat essen und das ist so würzig und das irgendwie kann ich das nicht vertragen. Ja, okay. Und jetzt hat man neulich mal festgestellt, dass ich bei Kälte auch so reagiere, dass ich dann auch so einen Juckreiz kriege. Und die Hände werden dann ganz weiß und kalt und im Gesicht juckt es auch bei Kälte. Ja, und Nüsseallergien äußert sich mit weiße Gesicht oder Nee, Rötung, Rötung. Rötung. Und dann wie äußert sich würziges Kraut? Diese Kresseallergie, ja, das ist bis zur Atemnot gegangen, ja. Atemlos, ja, okay. Rauchen Sie, Herr Dietrich? Nicht mehr. Seit 3 Jahren rauche ich nicht mehr. 3 Jahre, aber vorher rauchen Sie? Vorher habe ich, ja, 10 Jahre lang habe ich gut geraucht, ja. 10 Jahre lang. Wie viele Zigaretten haben Sie geraucht am Tag? Ja, eine Packung am Tag habe ich schon geraucht. Ja, halb Schachtel. Eine ganze. Eine ganze. Und dann habe ich gemerkt, das bekommt mir gar nicht und ist schlecht mit der Luft und dann habe ich das sein gelassen. Trinken Sie Alkohol? Nee, gar nicht. Gott sei Dank. Das ist Ja, sehr wissen Sie, gut. mein Vater ist alkoholkrank und das ist so ein abschreckendes Beispiel. Da lasse ich davon die Finger. Ja. Das ist eine Routinefrage. Nehmen Sie bitte das nicht persönlich. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Mit Drogen? Nein, da habe ich nichts mit zu tun. Okay, Gott sei Dank. Nun würde ich über Ihre Vorgeschichte sprechen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen, Herr Dietrich? Ja, also diese Geschichte mit dem empfindlichen Bronchialsystem, das hat man mir halt gesagt. Ja. Das habe ich aber eigentlich schon seit, als ich ein junger Mann war, habe ich das schon gehabt, ne? Ja. Und dann eben diese diese Geschichte mit der Reaktion auf Kälte, das ist so relativ neu, dass die Hände so weiß werden und dass ich so einen Juckreiz bekomme, ne, bei Kälte. Ja, okay. Und sind Sie gegen Bronchialempfindlichkeit? Nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Nein, ich nehme nur bei Bedarf Medikamente ein. Sonst Wie lautet und Ihr Medikamente? bitte? Ja, also wenn ich Schmerzen habe, nehme ich halt Diclofenac und wenn das mit der Haut zu unangenehm wird, nehme ich Cortisonsalbe und gegen diese Lungengeschichte. Ja, da habe ich bisher noch nichts genommen. Wenn ich mal Husten habe, dann nehme ich so frei verkäuflichen Hustensaft oder sowas, ne? Ja, okay. Wie viel Milligramm nehmen Sie Diclofenac ein? Wissen Sie? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich da Tabletten zu Hause habe und die nehme ich nach Bedarf ein. Ja, okay. Nun würde ich nach Ihrer Familienvorgeschichte fragen. Lebende Eltern noch? Meine Eltern leben beide noch, aber wie gesagt, mein Vater ist eben ein abschreckendes Beispiel. Der ist alkoholkrank Ja. und der hat zwar eine Entzugsbehandlung hinter sich, aber das hat keinen Effekt gehabt. Ja, leiden Ihr Vater oder Ihre Mutter an wichtigen Erkrankungen außer diese Ja, meine Mutter, die Alkoholkrank? hat Nierensteine Ja, und Nierensteine. die hat irgendwie in letzter Zeit Probleme mit dem Gucken. Die kann, die hat so einen Gesichtsfeldausfall. Da ist sie gerade jetzt in der Untersuchung, der Augenarzt guckt, was mit ihr los ist. Das hat sie mir neulich erzählt, dass sie da ist. Was hat der Arzt zu Ihrer Mutter gesagt mit Ja, die sind dabei, jetzt Augenkrankheit? gerade das zu untersuchen. Ich weiß noch kein Ergebnis. Sie war erst kürzlich da. Ja, okay. Haben Sie Geschwister? Nein, Geschwister habe ich nicht. Und leiden Ihr Vater außer Alkoholkrankheit an andere wichtige Erkrankungen? Nicht, dass ich wüsste, also da ist nichts bekannt. Ja, und Ihr Vater Leberkrankheit wegen der Alkoholkonsum? Wahrscheinlich, aber also weiß ich nicht genau. Ja, okay. Haben Sie Geschwister? Nee, habe ich schon gesagt, habe ich nicht. Ja, okay. Und sind Sie verheiratet? Nein, ich bin alleine. Nein. Also ich bin ledig. Und was machen Sie beruflich? Ja, ich bin so Kommunikationstrainer. Ich mache so Gesprächstraining und Beratungstraining und solche Sachen. Ja, sind Sie oft Stress ausgesetzt bei Arbeit? Nö, eigentlich macht mir das sehr viel Spaß. Ja, okay. Gott sei Dank. Und haben Sie nicht Kinder? Natürlich. Ich habe keine Kinder, nein. Ja, okay. Und ja, okay. Sie haben gesagt, seit gestern haben Sie immer verschlimmernde Husten. Ja, das zwischendurch ist es ein bisschen besser und dann geht's wieder los, ne? Ja, und ein bisschen haben Sie haben Brustenge Mhm. und haben Sie geschwollene Beine bemerkt? Das ist mir nicht aufgefallen, nein. Ja, okay. Und ja, okay. Ich habe alle meine wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Na, ich glaube, ich habe Ihnen alles erzählt, was es da zu sagen gibt. Ja, und Entschuldigung, ich habe vergessen, das Impfstatus abzufragen. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Dietrich? Ja. Vor allen Dingen, also gegen Corona weiß ich ganz sicher und alles andere, meine ich, bin ich auch ganz aktuell versorgt, ja. Ja, okay. Und sind Sie schon operiert worden? Ja, ich hatte einmal so eine Gelenkspiegelung im Knie. Das ist 5 Jahre her. Welche Seite? Auf der linken Seite. Auf der linken Seite. Und welche Operation wurden Sie operiert? Ja, das war so eine Arthroskopie. Arthroskopie nur. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Möchten Sie etwas hinzufügen? Nicht, also jetzt möchte ich eigentlich nur, dass der Husten besser wird, ne? Ja, okay. Ja, Herr Dietrich, erkläre Ihnen jetzt, was wir machen wollen. Ja. Danach, ich möchte Sie körperliche Untersuchung machen und danach ein Zugang lege ich im Venen und danach möchte ich Ihnen ein bisschen Blut abnehmen, weil das ist die Bronchialempfindlichkeit ist verbunden mit Entzündungsprozess oder allergischer Reaktionsprozess. Ah ja, Äh, okay. ja, ja, wir, ich möchte, ich möchte wissen, welcher Prozess unter der Bronchialempfindlichkeit. Und danach alle Ergebnissen kann ich Ihnen sagen, was Sie haben, was Sie genau haben. Okay, gut. Ja. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich habe eine Frage. Sind die Beschwerden plötzlich aufgetreten? Ja. Ja, eigentlich schon, ja. Sind die Beschwerden erstmalig aufgetreten? Das hat er gefragt. Ja, also so in dieser Form ist das erstmalig gewesen, ja. Okay. Ne, er hat chronischen Husten, also oder ein chronisch empfindliches Bronchialsystem, das hat man ihm bescheinigt. Also kennt er praktisch Husten, ja. Aber dass es so ist, so anfallsartig und mit Luftnot verbunden, das kennt er eben nicht, ne? Sind die Beschwerden tagsüber oder in der Nacht aufgetreten? Die sind am Abend aufgetreten. Fieber hat er gefragt, habe ich aber verneint. Ich habe aber auch nicht gemessen. Könnte etwas in Ihre Lunge gelangt sein? Ah, das ist auch interessant, ob ich mich so wie verschluckt oder eingeatmet oder so. Nee, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, nein. Haben Sie Heiserkeit, Schluckbeschwerden? Halsschmerzen, also Halskratzen habe ich ja. Haben Sie bemerkt, Ihre Hals etwas Lymphknoten? Habe ich nicht bemerkt, kenne ich mich auch nicht mit aus. Sie haben gesagt, 2 Wochen eine Erkältung gehabt. Vor 2 Wochen, ja. Vor 2 Wochen. Welche Medikamente haben Sie eingenommen? Da habe ich nur so normalen Hustensaft eingenommen, aber sonst gar nichts. Mal Nasenspray genommen, aber also da bin ich nicht zum Arzt gegangen. Okay. Wie viele Treppen können Sie schmerzfrei laufen? Oder Beschwerdepreilauf. Ja. Also gestern Abend hätte ich die Treppe nicht gut hochkommen können, aber Davor. normalerweise habe ich keine Probleme. Dann müssten Sie mehrere Kissen beim Schlafen benutzen? Nein, nein, nein. Also heute Nacht habe ich immer wieder aufgesessen, aber normalerweise schlafe ich ganz normal. Wir müssen. Haben Sie Herzrasen oder Herzstoppen bemerkt? Herzklopfen, Er wie gesagt. hat er gesagt, er hat Herzklopfen gehabt, also intensives Herzklopfen gehabt, Ja. ja. Müssen wir innerhalb 6 Minuten unterbrechen, weil der Patient hat gesagt, ein enge Gefühl in der Brust. Deswegen müssen wir und Husten und Dyspnoe, Sauerstoffgabe, Sättigung Das messen. wäre das, was ich am ehesten jetzt kritisch zu sagen hätte. Ja? Dieser Patient, also ich kann das natürlich nicht so gut imitieren. Ich kann es nicht. Ja. Nee. Das schaffe ich nicht, ne, durchgehend. Aber ich habe ja am Anfang habe ich ja schon so ein bisschen markiert, dass ich keine Luft kriege und dass ich Husten habe. Und er hat gesagt, er hat ein enge Gefühl, er hat Angst gehabt. Und da wäre sicherlich angezeigt gewesen, dass man unterbricht und sagt, oh, wir gucken jetzt mal eben, wie ihre Herzaktionen sind und wir schauen einmal, wie die Sauerstoffsättigung ist. Ja, Ne? Das wir. hätte man ganz sicher machen müssen und dann praktisch das Gespräch weiterführen. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ne? Sie haben recht. Können wir anfangen, Arzt? Ja, warum nicht? Herr Uster, haben Sie das gehört, was wir jetzt zum Schluss gesagt haben? Ja. Oder waren Sie so konzentriert, dass Sie gar nicht zugehört haben? Ja, ich habe gehört und ich muss ja ich musste eine Unterbrechung machen und weil die Patientin könnte Der Patient. der Patient schwer Luft kriegt. Genau. Luft kriegt, deswegen ich muss die Sauerstoffsättigung Ja. überprüfen dann. Danach möchte ich weitermachen. Ja, und Okay. eventuell auch ein EKG, also ein Monitoring machen, ne? Ja. Ja. Alles klar, gut. Schön. Sie haben nur gar nicht reagiert, deswegen habe ich gedacht, hat das überhaupt gehört? Alles klar, gut. Danke schön. Ja, hallo Frau Oberärztin. Wir haben heute einen Patienten. Ich möchte über ihn berichten. Darf ich? Ja, sehr gut. Okay, wen haben Sie denn gesehen? Ja. Der Patienten heißt Mario Dietrich Mhm. und er ist 39 Jahre alt und sie ist nur Wer? 39 Jahre alt und Er ist immer noch Sie ein Mann. es Ja, es na, ja. Er wiegt 79 Schwerkilogramm und Kilogramm? Kilogramm, ja, Schwerkilogramm. Und sie ist 1,84 Meter groß. Er ist ein Meter Er ist vierundachtzig. 1,84 Meter groß. Ja, das ist gut. Ja, okay. Ja, und er stellt sich bei uns wegen seit gestern bestehende Husten und er hat früher chronische Bronchitis, er hat früher chronische Bronchitis und außerdem klagte er über Verstopfung und Insomnie. Insomnie ist verbunden mit Luftnot. Bei ihm Nussallergie und krasse Allergie bekannt. Und Nussallergie äußert sich mit einem rotem Gesicht. Krasse Allergie äußert sich mit Juckreiz. Sie haben er hat Unverträglichkeit Bei Kälte, bei Kälte und er bei Kälte äußert sich ist ihm blass Gesicht aufgefallen. Als an Vorerkrankungen ist ein seit vielen Jahren chronische Bronchitis er nimmt bei Bedarf Diclofenac unklare Dosierung und bei Bedarf Cortisonsalbe wenden. Das verwendet er. Okay. Ja, er nimmt gegen Husten ein Hustensaft, aber er weiß nicht, welche Husten Hustensaft und an Ist der, lässt er sich den vom Arzt verschreiben? Den Hustensaft? Ja, ich weiß es nicht, ich habe nicht gefragt. Okay, er hat aber gesagt, er hat es gesagt. Er hat gesagt, er kauft sich was frei verkäuflich ist. Ne? Freikommt, ja, Okay. okay. Und er ist auf linken Seite am Knie Arthroskopie durchgeführt worden. Bei ihm ist eine Arthroskopie durchgeführt worden. Okay, Ja, gut. durchgeführt worden. Und die Mutter des Patienten hat Urolithiasis und der Vater des Patienten hat Probleme mit Alkohol, aber er weiß nicht, welche Erkrankungen der Vater hat. Welche weiteren Erkrankungen? Okay. Ja. Und sie ist Kommunikations sie machen beruflich Kommunikationstrainer Er und sie ist von Beruf Kommunikationstrainer. Ja, okay. Trainer und er hat keine Kinder und er lebt alleine und die Die anamnestische Angaben deutet am ehesten auf Asthma hin, ich glaube. Und als Differentialdiagnose alternativ kommen akute Bronchitis. Vielleicht Lungenthrombembolie. Ja, genau. Gut. Ja, Sie haben ja schon Sauerstoffsättigung bestimmt, ne? Ja. Und was machen Sie denn jetzt noch diagnostisch mit dem Patienten? Dann möchte ich ihn körperlich untersuchen. Ja, worauf Und passen Sie denn da besonders auf? Worauf achten Sie? ich achte ich hatte darauf, dass er ich möchte ich möchte sei Herz und Lungen abhören. So, und Und was erwarten Sie? Was erwarten Sie, wenn Sie ihn abhorchen? ja, Geräusch, Raspen. Ein Raspengeräusch. Rasselgeräusch? Ja, Ja, Rasselgeräusche. eigentlich ist was beim Ein- oder beim Ausatmen? Bei Ausatmen. Beim Ausatmen erwarten Sie ein Geräusch, genau. Ja. Und was erwarten Sie bei der Auskultation? Auskultation oder Palpation? Perkussion, meinen Sie? Auskultation, also Perkussion. Ja, Perkussion. Ich weiß es nicht. Einschränkung oder Der kriegt doch seine Luft nicht raus. Der kriegt doch, beim Asthma kriegt man doch die Luft nicht raus. Ja, das heißt, der hat eine geblähte Lunge. Der bob, ja, bob, bob, das klopft ganz doll, fast, ne? fast, fast Thorax. Hypersonorer Ja. Hypo? Klopfschall. Hyper? Hypersonorer Klopfschall. Ja. Ne? Okay. Ich möchte ihn ein Thorax-Röntgen veranlassen. Auf alle Fälle, ja. Ja, und gegebenenfalls Thorax-CT veranlassen. Ja, was machen Sie denn labortechnisch? Ich brauche Blutbild, Entzündungsparameter, und Herzenzymmarker, und ich bestimme Dedimer, Ja, genau. Warum? weil bei ihm könnte Lungenthrombembolie sein. Ja. Deswegen bestimme Ja. ich Dedima. Und wenn Sie über die Diagnose der Lungenembolie nachdenken, dann wird Ihnen auch klar, dass Sie den Patienten sehr, sehr schnell körperlich untersuchen müssen. Ja, und oder zumindest an Monitor hängen. Ja, damit der Ihnen nicht wegbleibt mit einer Lungenembolie. Ne? Man kann auch Okay. machen. Bitte? BGA. Blutgasanalyse. Blutgasanalyse. Ja, auf alle Fälle, Blutgasanalyse. genau. Ja, Genau. genau. Und Nierenwerte und Leberwerte bestimme ich. Und dann wir verabreichen Beta-Agonist Inhalations Spray, zum Beispiel Salbutamol, Genau, ja. verabreiche gegen Allergien Cetirizin oder antihistamische Ja. Medikament. Ja. Und was geben Sie ihm vielleicht auch noch so als Benefit obendrauf, damit er besser oxidiert ist? Weiß es nicht. Vielleicht gönnen Sie ihm ein bisschen Sauerstoff. Ja, im stationär. Ja, Ja. stationär. Ja, ja, wir müssen Sauerstoff geben. Ja. Ja, eben. Ja, Sie haben ja schon Zugang gelegt, ne? Ja. Sie haben ja schon Zugang gelegt. Also, Ja. ne, stationäre Aufnahme, klar gucken. Und dann gönnen Sie ihm ein bisschen Sauerstoff. Gut. Ja. Ja, dann halten Sie mich auf dem Laufenden, was mit Herrn Dietrich ist. Ja, und gucken Sie, dass er genügend Sauerstoff zu fassen kriegt. Ne? Ja, Gut. war. Lieber Herr Uster, Sie haben Ihrer Oberärztin eigentlich die ganze Dramatik der Situation nicht so richtig geschildert. Sie haben ihr gesagt, ja, der hatte Husten. Damit hat er sich vorgestellt. Und der hat schon immer so ein bisschen chronische Bronchitis. Sie haben ihr aber nicht erzählt, dass der Angst hat, dass der ein Engegefühl hat in der Brust, dass der Herzklopfen hat, dass er zähen Schleim hat. Ja, das haben Sie ihr alles nicht erzählt. Ja, das heißt, was Sie geschildert haben, klang eigentlich nicht wie Asthma. Das klang wie ein bisschen Bronchitis. Aber tatsächlich ging es dem Patienten ja schlecht. Ja. Ja, und da haben Sie also ziemlich viel weggelassen. Ja, und dazu kommt, ein Klassiker kommt immer wieder vor, ne? Er stellt sich wegen Husten vor. So, Kein, das Vor fehlt keine, aber, keine Verb. ja? Ja. Ne? Keine Form. Vorstellen, trennbares Verb. Ja. Irgendwie muss dann aber das Präfix am Ende kommen, ja? Also er stellte sich wegen Husten und ja, anfallsartigem Engegefühl und sowieso vor. Und er hat auch keine chronische Bronchitis, sondern er hat ein diagnostiziertes hyperreagibles Bronchialsystem. Das ist ein bisschen was anderes. Und er ist natürlich Allergiker, wenn wir schon bei der Nussallergie sind. Das ist ja sowas, was eine relative Dramatik hat, weil Nüsse immer wieder in irgendwelchen Lebensmitteln vorkommen. Ja, gerade in, was weiß ich, alles, was Süßigkeiten sind oder so, da steht immer drin, kann Spuren von Nüssen enthalten. Ja, muss man schon aufpassen. Und ja, Kalte Unverträglichkeit, Reinhold. ja, Reinhold. genau. Ja, und er hat nämlich nicht nur ein weißes Gesicht oder Juckreiz im Gesicht geschildert, er hat gesagt, die Hände werden weiß. Ja. Ne? Das klingt nach einer Renosymptomatik. Ne? Genau. Also da haben sie ein bisschen was unter den Tisch fallen lassen. Und klar, die Diagnose ist jetzt richtig. Ja, die Diagnose ist richtig. Klar hat er eine Asthmaattacke und hat jetzt eine Asthma-Bronchiale entwickelt. Aber aus dem, was sie geschildert haben, war das nicht so richtig. Ja, Cushing klingt, würde ich sagen, jetzt nicht so. Sie haben, Nicht. glaube ich, eben auch schon, ich glaube, das war derselbe Kollege, der gefragt hat, ob er zugenommen hat, ne? Waren Sie das? Ihr habt Ich nicht gefragt. Ja, Nein, gefragt, der aber Kollege, der jetzt eben gerade schriftlich die Frage reingegeben hat, ob es ein Cushing sein könnte. ja, ich habe gefragt. Ja, und Sie haben vorher auch gefragt, ob er zugenommen hat, ne? Ja, er hat zugenommen, oder? Nein, Nein, das hat er nicht nein. geschildert. Gewicht ist normal. Gewicht Ah, okay. hat er nicht zugesagt, also hat er nicht bejaht. Er hat Okay, gesagt, er ich wiegt habe immer falsch gleich. verstanden. Ne? Okay. Also Missverständnis. Ne? Okay. Also das spricht natürlich auch dann nicht von Cushing. Ne? Würde ich sagen. Meiner Meinung nach soll EKG untersucht werden, um mögliche Herzkrankheit auszuschließen. Ja, natürlich. Ja, Klar. dieses Brustengegefühl, plötzlich Ja. aufgetretene, Ja, ja, also Brustengegefühl. das hätte man eigentlich schon im Rahmen dieser Zwischendurchuntersuchung, hätte man den eben kurz ans EKG gehängt und hätte Herzfunktion und Sauerstoff kontrolliert. Ne? Ganz klar. Ja. Ja, also um das kurz zu machen, die Anamnese fand ich ziemlich gut. Ja, da sind sie ziemlich nach Plan vorgegangen. Ja, was jetzt im Zusammenhang mit der Situation, was ich vielleicht so ein bisschen vernachlässigt hätte an Ihrer Stelle, die Frage mit der Arthroskopie, das hat ja nun eigentlich für diese Geschichte nicht so richtig eine dolle Relevanz. Ja. Ja, und insofern würde man das vielleicht jetzt nicht weiter so verfolgen. Das ist ja wurscht, ob der das rechts oder links hatte. Ja, wichtig wäre da vielleicht noch, ist im Rahmen der Operation, gab es irgendwelche Komplikationen, um da nochmal so auf diese Allergiegeschichte zu kommen. Ne? Ist alles gut gelaufen. Ne? Und ja, Augenblick, Tabletten. Ach so, ja, mit den Tabletten, das ist natürlich ja nicht so ganz plausibel, dass der Arzt ihm ein hyperreagibles Bronchialsystem bescheinigt oder ja ihm sagt, da sind sie wohl empfindlich und dass er keine Medikamente bekommt, ja, diesbezüglich. Ja. Ja, wobei man natürlich sehen muss, das ist ein relativ junger Mann. Ja, Ja. der ist mit 39. Vielleicht Hustensaft Ja, das hat er ja gesagt. Er relevant. kauft sich den selber. Ne? Er Ja. kauft sich den selber frei verkäuflich. Dann nimmt er was, wenn er erkältet ist. Ja, und ich glaube, das ist schon eine relativ häufige Sache bei jungen Leuten, dass die jetzt nicht unbedingt dann gleich zum Arzt gehen und sich Sachen verschreiben lassen. Ja, wobei ja, man muss natürlich zum Arzt gehen, wenn man arbeitet und krankgeschrieben werden will. Ja, dann geht man zum Arzt, aber sonst versucht man ja eigentlich irgendwie mit allem selber klarzukommen. Ne? Ja, wo Sie ein bisschen ins Schwimmen gekommen sind, als Sie versucht haben, dem Patienten zu erklären, was Sie jetzt weitermachen. Das war sprachlich waren sie da ziemlich unsicher. Ne? Sie haben, also das war nicht so souverän wie die Fragen vorher. Die Fragen, das ging also sprachlich sehr, sehr gut. Aber als sie dann versucht haben zu erklären, da müssten sie vielleicht sich auch noch mal ein paar Sätze überlegen, dass sie sagen, ja, ich werde sie jetzt körperlich untersuchen und zur Sicherheit werden wir auch ein paar Blutuntersuchungen machen. Dazu muss ich Ihnen Blut abnehmen. Und was wir dann noch für Untersuchungen machen, ergibt sich aus dem, was wir dann herausfinden. Ja? Da sollte man einfach so ein paar vorbereitete Sätze haben für den einen oder anderen Fall, damit Sie da nicht erst anfangen müssen, neu zu formulieren. Ja, okay. Ne? Gut. Und ja, wie gesagt, die Schilderung des Patienten, da würde ich wirklich sagen, ist noch wirklich viel Ausbaufähigkeit. Da sollten Sie wirklich intensiver noch arbeiten. Ne? Okay?